Dankeschön. Hallo, der Fahrer des Autos NR CS 909 möchte bitte mal an die wegfahren. Wir wollen raus und können. NR CS 909. Also alle Autos wegfahren, aber dann direkt wieder hier hinkommen irgendwie, weil wir sind echt auch gut drauf. Das nächste Stück, was wir machen, das ist für alle Leute geschrieben, die wie mir ja auch ab und zu auf Wohnungssuche sind. Und dann hat man natürlich ab und zu Probleme mit diesen Leuten, die diese Wohnungen haben und dann leer stehen lassen und einfach nicht rausrücken. Da kann man 10-mal anrufen. Und dafür haben wir halt ein Stück geschrieben. Und das heißt, das Maklerschwein.